Sie kennen ihn aus Der Untergang. Sie kennen ihn aus Mein Kampf. Sie erkennen ihn an seinem Schnurrbart. Aber kennen Sie ihn wirklich? Berlin, 30. April 1945. Die Welt brennt, Deutschland liegt in Schutt und Asche und Japan geht es auch nicht mehr so gut. Aber einer lässt sich nicht unterkriegen. Im Führerbunker brennt noch Licht. Schau mir meine Bunker mit dem Hydralin. Ich habe blaue Säurekapseln und bin mit Menschen. Die Luft, alles von Schimmerin und das Meer der Zweite Weltkrieg macht keinen Spaß mehr. Kapitulation, leider halte ich nicht davon. Ich habe über mir frei mit der Stahl bekommen. Kapitulation, nö, nö. Ihr bleibt doch Blondie und eine Flasche von Frey. Sie erkennen ihn an seinem Schnurrbart, aber kennen